Lektion 3, Übung 12. Hallo. Wir wollen doch schon lange mal... Ja, richtig, prima. Genau, aber wann? Na, gleich morgen. Geht das? Morgen? Nein, morgen ist es schlecht. Morgen geht es nicht. Nicht? Und am Donnerstag? Donnerstag? Ja, Donnerstag ist gut. Da habe ich... Moment... Um 22.30 Uhr Zeit. Da habe ich noch keinen Termin. Das ist aber sehr spät. Das ist ja schon in der Nacht. Vielleicht besser am Wochenende? Na gut, dann nächstes Wochenende. Okay, nächstes Wochenende. Ja, am Samstag habe ich zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr Zeit. 10 Minuten. Vielleicht auch 15. Nur 10 Minuten? Ja, leider. Um 12 Uhr habe ich, was habe ich denn da? Moment, warten Sie. Schon gut. Vielleicht ist das Wochenende doch keine gute Idee. Aber vielleicht am Montag? Oh je, da habe ich eine Besprechung, eine Konferenz. Die dauert den ganzen Tag, von 9 bis 19 oder 20 Uhr. Schade. Ach, ich sage Ihnen was. Wir telefonieren mal noch diese Woche. Okay. Wann? Ja, wann? Wann? Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem.